Folk und Country sind in Amerika schnell eins. Das war eine relativ unbekannte und neue Band aus den USA. The New Amsterdams heißen sie. Und das Stück, was wir hörten, The Death of Us, das war schon fast in Stunde 1 im Soundcheck. Hören wir bis zu den Nachrichten noch aktuelle Musik, auch von einer amerikanischen Band, die sich Cesars nennt. Und der folgende Song nennt sich Angel Eyes. Gleich gibt es eine weitere Stunde Folkmusik im Soundcheck.